vergeht, das war mein Dorf. Die flachen Häuser sind noch da, stehen wie gepflanzt mitten im Grün. Zeit vergeht vor jedem Tor, da standen Kannen mit der Milch und uns gehört, zog sich der Zaun. Denn damals war in seinem Haus jeder für sich. Hier war ich Kind mit meinen Träumen, war wie das Kraut in Wald und Feld. Ah, hier wuchs ich auf. Sehnte ich mich nach der Welt. Zeit vergeht, der Brunnen leer, heute kommt das Wasser aus dem Hahn. Der alte Pflug rostet im Stall. Zeit vergeht, die Sense hängt wie zur Erinnerung an der Wand. Gehofft, zieht sich kein Zaun, denn heute bleibt in seinem Haus keiner allein. Hier war ich Kind in Glut und Eiswind, und Arbeit gab's mehr als genug. Hier wuchs ich auf mit meinen Träumen, wolkiges Wehen und der Vogelzug. Zeit vergeht, vertraute Welt, in der ich doch als Fremder geh. Die Straße lang aus meinem Dorf, vor langer Zeit war ich hier Kind.